Wenn sich einst alles dieses, der Segen und der Fluch, was ich dir in Aussicht stelle, an dir erfüllt haben wird, und du es unter allen den Völkern, unter die dich Jahwe, dein Gott, verstoßen hat, zu Herzen nimmst und dich samt deinen Kindern von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu Jahwe, deinem Gotte, bekehrst und seiner Stimme gehorchst in allem, was ich dir heute gebiete, so wird Jahwe, dein Gott, dein Geschick wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wiederum sammeln aus allen den Völkern, unter die dich Jahwe, dein Gott, verstreut hat. Wenn sich Versprengte, die zu dir gehören, am Ende des Himmels befinden sollten, wird dich Jahwe, dein Gott, von dort sammeln und dich von dort holen und Jahwe, dein Gott, wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen hatten, damit du es besitzest, und wird dich beglücken und mehren, reichlicher als deine Väter. Jahwe, dein Gott, wird dir und deinen Nachkommen das Herz beschneiden, dass du Jahwe, deinen Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele liebest, um deines Lebens willen, und Jahwe, dein Gott, wird alle diese Flüche auf deine Feinde und Hasser fallen lassen, die dich verfolgt haben. Du aber wirst der Stimme Jahwes wiederum gehorchen und alle seine Gebote, die ich dir heute gebe, befolgen, und Jahwe, dein Gott, wird dir Überfluss geben an Gütern bei allem, was deine Hände unternehmen, sowie an Leibesfrucht, an Frucht von deinem Vieh und Frucht von deinem Lande. Denn Jahwe wird zu deinem Besten wieder Freude an dir haben, wie er sich über deine Väter freute, wenn du der Stimme Jahwes, deines Gottes, gehorsam seine Gebote und Satzungen, was in diesem Gesetzbuch aufgezeichnet ist, befolgst, wenn du dich von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu Jahwe, deinem Gotte, bekehrst. Denn dieses Gebot, das ich dir heute gebe, übersteigt deine Kräfte nicht und ist für dich nicht unerreichbar. Nicht im Himmel ist es, dass du sagen könntest, wer steigt uns in den Himmel, um es uns herabzuholen und es uns zu verkündigen, damit wir danach tun? Auch ist es nicht jenseits des Meeres, dass du sagen könntest, wer fährt uns über das Meer und holt es uns herbei und verkündigt es uns, dass wir danach tun? Sondern überaus nahe liegt dir das Wort, in deinen Mund und in dein Herz ist es gelegt, so dass du danach tun kannst. Wie du siehst, habe ich dir heute Leben und Glück, Tod und Unglück vor Augen gestellt. Wenn du den Geboten Jahwes, deines Gottes, die ich dir heute gebe, gehorchst, indem du Jahwe, deinen Gott, liebst, auf seinen Wegen wandelst und seine Gebote, Satzungen und Rechte beobachtest, so wirst du am Leben bleiben und dich mehren, und Jahwe, dein Gott wird dich segnen in dem Land, in das du einziehst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz abtrünnig wird und du dich ungehorsam zeigst, so dass du dich verführen lässest, dich vor anderen Göttern niederzuwerfen und ihnen zu dienen, so kündige ich euch hiermit heute an, ihr werdet sicher zugrunde gehen, ihr werdet kein langes Leben haben in dem Land, in das ihr über den Jordan hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch, dass ich dir Leben und Tod, Segen und Fluch vor Augen gestellt habe, so wähle denn das Leben, damit du am Leben bleibest, du und deine Nachkommen, indem du Jahwe, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst, denn davon hängt für dich Leben und lange Lebensdauer ab, auf dass du in dem Lande bleibest, dessen Verleihung Jahwe deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob eidlich verheißen hat.